deinem Gesicht haftet. Ein Lächeln, das von dieser Himmel geht. Vor dir stürzen Gebäude ein und ein Blinzeln könnte nicht starrer sein. Durch dein falsches Denken sterben dort oben Menschen. Und du kannst ihnen nicht helfen. Du konntest niemandem helfen. Es muss sich was ändern, sagst du über Jahre. Du traust dich sowieso nicht, ist das, was ich sage. Heute Nacht wird sich zeigen, ob du überlebst oder ob du weiter über glühenden Kohlen gehst. Neben dir stehen Menschen, hinter dir noch mehr in Mengen. Keiner davon versteht von seinem Handwerk und noch weniger hören auf den kleinen Zwerg. Im Kampf gegen Gerechtigkeit bist du der größte Gegner. Wir haben noch keine Zeit, so schaffen wir uns noch mehr Ärger. Wie viele deiner Wähler sich den Bären deiner Lügen so ohne Nachfragen aufbinden lassen, ist für mich unerklärlich, ja gar gefährlich. Wir laufen in der Wand! Denn dies ist die einzige Lösung, um deine Fehler zu vergelten. Die einzige Genugtuung, um deinen Tatenhass zu zollen. Viele Menschen haben nicht verdient, auf dieser Erde hier zu leben. Doch am wenigsten von ihnen hast du verdient, überhaupt zu leben. Fressen, ficken, fressen, ficken, scheiße, labern. Dies ist ein Beruf und das finden wir nicht gut. Du hast doch niemals selbst gefühlt, wie es ist, wenn du an der Macht bist. Du weißt doch überhaupt nicht, wie es ist, unter deiner Macht zu leiden. Die konnten sich nur so viele für deine Tyrannei entscheiden. Wir laufen aber! Dies ist die einzige Lösung, deine Fehler zu vergelten. Die einzige Genugtuung, deine Taten anzuzahlen. Euer Denken ist ausgeschaltet und die Dummheit regiert in euren kleinen Hirnen. Ich will, dass ihr alle krepiert. Das Fernsehen sagt, was ihr zu tun habt. Ihr macht's nach und haltet euch für begabt. Eines Tages werdet ihr sehen, vielleicht sogar verstehen, was euer Falschdenken für diese Welt und Gesellschaft zu bedeuten hat.